so ist und bleibt er. Weise schütteln ihre Häupter, und so wissen wir bestimmt, was er für ein Ende nimmt. Jeder kriegt, was jeder tut. Schlechtigkeit bekommt nicht gut. Kilometer als letzter Vertreter von Leukoplast. Performt heute Nacht, damit die Crowd Freude hat. Könnt ihr euch erinnern an 5 MCs mit Pseudo-Cuts? Bin es tätowiert, aber einen gut gefälschten solchen Pass. Von 4 reden, 3 nur mit und heucheln was. Ist doch klar, dass ich mich davon nicht mehr täuschen lass. Ich kauf auch kein Kräutergras, das wär ein teurer Spaß. Aber seh mich ständig brutzeln am heimischen Feuerplatz. Reiß meinen Arsch auf den Weizen, während ihr nur die Spreu loslasst. Wie läuft denn das, ey, was bedeutet das? Die einen kaufen Wasser und die anderen springen ins feuchte Nass. Das Konzept läuft quasi fast wie in den Eurocharts, nur ich nehm keine Bräute flach, sondern halt die Leute wach. Zu viele im Geschehen sind nur Pseudo-Charps. Sie stellen fest, dass ihr Style mit zu einer Boygroup passt. Wollten mit, aber finden sich wieder auf dem Tollmorast. Ich bleibe open-minded wie die Grenzen Europas. Meine Crew ist und bleibt auf ewig Leukoplast. Kilometer 2001, das ist der neue Stuff. Unser Weg war sicherlich immer der leichte. Das Schicksal stellte so manch bittere Weiche. Dabei ist es offensichtlich, dass nie jemand das Licht erreichte. Der musikalischen Pflichtbereiche nicht die gleichen. Prioritäten einräumen wie der Kiffer scheiße. Eben das ist die Kehrseite der Medaille. Was erst nach Gold aussieht, ist in Wahrheit Emaille. Was erst nach Gold aussieht, ist in Wahrheit Emaille. Kilomat, immer noch am Start für die LKP. Weil bei uns alles schneller geht, sagen wir der Welt Ade. Ab jetzt ist man wohl auf sich allein gestellt, Schade. War wohl nicht so gut proportioniert wie Modellathlet. Er wird durchgemixt wie Motel Mandela D. Trotzdem auf Deutschlands Straßen wie ein LKW. Weil ich mir selber treu bleib und nicht auf Geld abgeh. Weder nach Reichtum greifen noch jeden Heller dreh. Ich weiter auf dem Boden und wenn ich mich als Held versteh, dann seh ich in mich rein und denke, ey, was geht? Obwohl ich Teilzeit im Cornercamp Keller leb und jedes Beet wie der Bauer seine Felder pflegt. Zu jedem Beat mein allerbestes A Cappella gebe, ist meine Kreativität weit ab vom Bestsellerweg. Unverständlich für Anhänger der Westmentalität, wie getrockneter Schmand, der vergessen am Teller klebt. Nicht immer ist Entscheidung leicht, das heißt, entweder gehe ich ins Nichts oder mein Weg für die LKP. Unser Weg war sicherlich immer der leichte und das Schicksal stellte so manch bittere Weiche. Dabei ist es offensichtlich, dass nie jemand das Licht erreichte. Der musikalischen Pflichtbereiche nicht die gleichen. Prioritäten einräumt wie der Kiffer scheiße. Eben das ist die Kehrseite der Medaille. Was erst nach Gold aussieht, ist in Wahrheit Emaille. Was erst nach Gold aussieht, ist in Wahrheit Emaille. Als letzter lingualer Kunstprotagonist. Wir wollten das Publikum flashen wie die Comedian-Harmonist. Das war wohl nichts. Aber ich verzichte auf den Argodist, obwohl es manchmal weh tut wie bei einem Masochist. Jetzt presse ich in Zeilen, was für mich längst klar ist. Denn manchmal trifft es hart, wenn du deinen Plan aufgibst. Weil jemand vom Teufel in den Wahn geschickt oder allzu schnell am Bahnhof sitzt oder in seinem eigenen Tran versinkt oder nach Hallos ringt und alles spart für Trips. Ich sag ja nix, aber wir waren mal Kids mit innovativer Aggression gegen die Sparten auf Bravo Hits. Wir planen Gigs für all die smarten Chicks, wollten Massen gesmashed hinterlassen wie durch Karate-Kicks. Auf alle Fragen Antworten geben wie Champs beim Rate-Quiz und den ultimativen Flow mixen wie Miraculix. Heute quarzen alle mit am schwarzen Shit. LKP Posse ist zerbröselt in 10 Milliarden Bit. Nach circa 3000 Beiträgen auf Deutschlands Ladentisch verabschieden sich die Hoffnungsträger namentlich. Fellaklumann, Kido, Geist und Lord am Start. Fellaklumann, Kido, Geist und Lord am Start. Fellaklumann, Kido, Geist und Lord am Start. Fellaklumann, Kido, Geist und Lord. Und jetzt? Ja, jetzt ist vorbei.